Ihr hört Framatz musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 107 mit Ben Jones und Scott McKeon, Seema W. Duncan, Wes Montgomery, Little Anthony and the Imperials, Diane Warwick, Roosevelt Sykes, Sunnyland Slim, Little Brother Montgomery, Steve Wariner und der am 30. April 2024 verstorbene Dune Eddy, Jack Pearson, Ike Quebec, Louis Bonfa, John D. Loudermilk, Johnny Pate und Snoozer Quinn. Das war der Gitarrist Snoozer Quinn und das war zugleich ein frühes Home-Recording aus dem Jahre 1948. Home-Recording trifft es nur zur Hälfte, denn diese Aufnahme wurde in einem Krankenhaus in New Orleans vom Kornettisten und Trompeter und Freund Snoozers Johnny Wicks zu dessen privaten Vergnügen und zum Andenken an den 1907 geborenen Snoozer Quinn gemacht. Dessen Tage waren nämlich gezählt. 1948, herzkrank, Tuberkulose leidend und außerdem Alkoholiker, starb der Gitarrist 6 Monate später. Soloaufnahmen von 1928 wurden nie veröffentlicht und weil sie irgendwann dann einfach in den Archiven nicht mehr zu finden waren und auf den Orchesteraufnahmen von Paul Whiteman war Quinns akustische Gitarre bestenfalls zu erahnen, aber nie richtig zu hören. Ben Jones und Scott McKeon, zwei Gitarristen aus England, nahmen 2020 eine hörenswerte und auch gut zu hörende Version von Eleanor Rigby auf. Ben Jones wurde 1982 im Süden Englands geboren und lebt seit einiger Zeit in Austin, Texas. Scott McKeon kommt ebenfalls aus England, wurde dort irgendwann in den 70er Jahren geboren und firmiert irgendwo zwischen Bluesrock, Session und Tourneegitarrist für unterschiedliche Stars wie Van Morrison, Lana Del Rey oder Ed Sheeran. Auch der dritte Interpret dieser Folge des Musikalischen Fundbüros war mir vor dem Erstellen dieser Sendung völlig unbekannt. Seema W. Duncan wurde 1951 in New Jersey, USA geboren und ist in der Hauptsache eher ein Experte für Tonabnehmer elektrischer Gitarren. Unter seinen Kunden befanden sich so illustre Gitarristen wie George Harrison und Jeff Beck. Wir hören ihn jetzt mit einer Hommage aus dem Jahre 2011. Say Wes, mit Wes ist natürlich Wes Montgomery gemeint. Für mich hat er ein bisschen zu viel Hall auf der Aufnahme, aber das ist ja Geschmackssache. Thank you. so badly, I can't think of anything but you. Cause I can't explain the tears that I shed over you. Over you. I see you each morning, but you just walk past me. You don't even know that I Wenn ich schon einer Aufnahme spiele, die Wes Montgomery gewidmet ist, dann ergreife ich gleich die Gelegenheit, diesen innovativen Gitarristen folgen zu lassen. Going Out of My Head, eine Instrumentalversion von Wes Montgomery. Die Originalversion Little Anthony and the Imperials, beide von 1964. Das Orchester bei der Little Anthony and the Imperials Version leitete Don Costa, der Paul Anker entdeckte und ursprünglich als Session-Gitarrist und Studio-Gitarrist anfing. Die Wes Montgomery-Version wurde übrigens von Johnny Pate arrangiert und von Creed Taylor produziert. Johnny Pate war ursprünglich Bassist und Bandleader, der mit Swinging Shepherd's Blues 1958 einen mittleren Rhythm and Blues-Hit für King Records verbuchen konnte. Der im Februar 2023 verstorbene Burt Bacharach war ja auch Komponist, aber eben auch Produzent. Wir hören Dionne Warwick mit Do You Know the Way to San Jose aus dem Jahre 1967. Do you know the way to San Jose? I've been away so long, I may go wrong and lose my way. Of mind in San Jose. LA is a great big freeway. Put $100 down and buy a car. In a week, maybe two, they'll make you a star. Weeks turn into years, how quick they pass. And all the stars that never were are parking cars and pumping gas. You can really breathe in San Jose. They've got a lot of space. There'll be a place where I can stay. I was born and raised in San Jose. I'm going back to find some peace of mind in San Jose. Fame and fortune is a magnet. It can pull you far away from home. With a dream in your heart, you're never alone. Dreams turn into dust and blow away. And there you are. Without a friend, you pack your car and ride away. I've got lots of friends in San Jose. Do you know the way to San Jose? stars that never were, are parking cars and pumping gas. I've got lots of friends in San Jose. Nach all den Hochglanzproduktionen, Burt Bacharach, Johnny Pate oder Creed Taylor, wird es jetzt hemdsärmeliger und geht sofort zur Sache. Drei Pianisten, alle so um 1905 im Süden der USA geboren, präsentieren Beispiele ihrer Musik aus drei Jahrzehnten. Roosevelt Sykes hatte sofort am Anfang seiner Plattenkarriere ein Klassiker geschrieben und seine Plattenkarriere reichte bis weit in die 1970er Jahre. Wir hören 44 Blues von 1929. Im Anschluss Sunnyland Slim. Er begann, obwohl etwa gleich als seine Laufbahn, erst 1947 für Aristo Grad Records, dem Vorläufer von Chess Records. Ich habe mal einen etwas späteren Titel von 1951 ausgesucht, Sunnyland Train mit Robert Lockwood Jr. an der Gitarre. Und aus der Mitte der 30er Jahre hören wir dann Little Brother Montgomery mit dem Instrumentaltitel Crescent City Blues. Looking for my woman, found her with another man. Thought I wore my 44 so long, now it ain't made my shoulder so. Thought I wore my 44 so long, now it ain't made my shoulder so. After I do what I want to, ain't gonna wear my 44 no more. Thank you. I thought I heard that low down dirty sunny land low. Woman, every time I look at you, picture hanging up in a frame. You know it makes me think about the morning you left me. Girl, you caught that low-down, dirty sunny land. Going down to the station, catch the fastest thing I see. Yes, I'm going down to the station, catch the fastest thing I see. Man, it ain't gonna be nothing else. Thank you. Es folgt ein Dreierpack mit Schwerpunkt E-Gitarre und dem könnte man noch zufügen traditionelle E-Gitarre, also Musik, die vom Blues, frühen Rock'n'Roll und der Country-Musik geprägt ist. Steve Wariner startete seine Profimusikerkarriere mit 17 als Bassist der Country-Sängerin Dottie West. Das war 1971. 1973 wechselte er dann das Instrument und spielte Gitarre in der Band von Bob Blumen. Und ab 1982 nahm er dann etliche Studioalben auf. Auf Nashville Spyline von 2011 hat er Dune Eddy als Gastgitarrist. Den hören wir danach mit Laughing Guitar aus dem Jahr 1965. Die Gesangsgruppe waren übrigens The Blossoms. 1999 nahm der aus Nashville gebürtige Gitarrist Jack Pearson Roll It Back auf. Kurz vor dieser Aufnahme war er für 2 Jahre Mitglied der Allman Brothers Band. We'll be right back. Road Records wurde 1939 von den Berliner Juden Alfred Lion und Franz Wolf gegründet und existiert noch heute. 1962 nahm dort der Tenorsaxophonist Ike Quebeck ein Jahr vor seinem Tod mit 44 Jahren den Titel Verwähler auf. Zwischen 1940 und 1951 spielte er mit Musikern wie Cab Calloway, Ella Fitzgerald, dem Posaunisten Trummy Young oder den Trompetern Hotlips Page und Roy Eldridge. In den 50er Jahren war er dann Talentsucher und Arrangeur für das Blue Note Label, nahm aber bis 1959 selbst nicht mehr auf. Danach aber wieder umso intensiver bei der Session für Verwähler wurde Ike Quebeck von Willie Bobo an den Drums, Wendell Marshall am Kontrabass und Kenny Burrell an der Gitarre unterstützt. Thank you. Favela ist ein portugiesischer Begriff und bezeichnet die Armviertel an den Randlagen brasilianischer Großstädte. Aus einer Favela kam der Gitarrist und Komponist Luis Bonfá nicht, sondern aus einer ländlichen Vorstadt von Rio de Janeiro. Dort wuchs er seit 1922 auf und genoss seit seinem 11. Lebensjahr Unterricht an der klassischen Gitarre. Luis Bonfá nahm 1959 sein Lied Serengeiro auf. Im gleichen Jahr schrieben er und Carlos Jobim auch die Musik für den über die Grenzen Brasiliens bekannten Kinofilm Orfeo Negro. Sou do Amazonas, seringueiro e pescador. Sou do Amazonas, seringueiro e pescador. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando à tarde vou pro rio, me lembro de Rosa Flor, a morena que no mundo só nasceu pro meu amor. Sou do Amazonas, seringueiro e pescador. Sou do Amazonas, seringueiro e pescador. Vou sozinho pelo meio do matão. O silêncio tão profundo faz bater meu coração. Sou do Amazonas, seringueiro e pescador. Sou do Amazonas, seringueiro e pescador. Oh, oh, oh. Que vou sozinho pelo meio do matão. O silêncio é tão profundo, faz bater meu coração. Sou do Amazonas, seringueiro e pescador. Sou do Amazonas, seringueiro e pescador. Das war's fast schon wieder mit dieser Folge von Framats Musikalisches Fundbüro. Mein Name ist Frank Matthias und ich bedanke mich ein weiteres Mal für die Aufmerksamkeit aller Hörer. Gleich überlasse ich John die Laudermilch die Sendung. Den hatte ich ja schon mit Bad News und Tobacco Road in früheren Sendungen. Genau wie diese Lieder hatte er 1961 Blue Train selbst komponiert und natürlich auch gesungen. Viel Spaß damit und alles Gute wünscht Frank Matthias. Flashing down the railroad track, blue smoke falling from the old smokestack. Oh, blue train, don't leave me behind. Blue steam flying from a blue choo-choo, wheels all whining, a lonesome blues. Oh, blue train, on the heartbreak, a railroad line. Thank you. My baby said she loved me true. Then she ran off with someone new. Oh, blue train, don't leave me behind. Yeah, let me ride till I lose these doggone awful blues. Oh, blue train of the heartbreak railroad line. Ich habe mich mal wieder mit der Zeit verschätzt. Also wir haben noch Zeit für einen Titel. Und weil ich den schon erwähnt hatte, den Swinging Shepherd's Blues aus dem Jahr 1958 von Johnny Pate, lasse ich den auch folgen. Viel Spaß auch damit. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.